Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Dresden, 15. Oktober 1787. Deine Zurückkunft scheint sich sehr zu verspätigen. Wenn der Herr von Kalb bei der Armee in den Niederlanden ist, so dürfte er vielleicht nicht eher Urlaub erhalten können, bis der holländische Krieg geendigt ist. So kannst du noch etliche Monate in Weimar bleiben müssen. Dass du den Herzog nicht gesprochen hast, ist doch ärgerlich. Seinen Entschluss, in preußische Dienste zu gehen, finde ich so unnatürlich nicht. Er will eine Rolle spielen, und um durch Regierung zu glänzen, ist ihm sein Land zu klein. Beim Militär hat er Anspruch auf die höchsten Stellen. Hier kann er einen zweiten Bernhard machen, womit er sich wohl herumtragen mag. Die preußische Armee, der Fürstenbund, Gelegenheit, persönlichen Wert zu äußern, das sind alles Dinge, die ihn begeistern können. Voss hat geschrieben am 29. September, dass binnen 4 Wochen der Carlos gegeben werden würde und dass man ihn bis dahin wegen des Geldes vertröstet habe. Also darfst du vor der Mitte des November nicht auf diese Einnahme rechnen. Was der Vogt von der Hofratstelle gesagt hat, ist ein Missverstand. So viel habe ich gehört, dass man im geheimen Konsilium mit dem Vorschlage der Landesregierung unzufrieden und von der Kabale unterrichtet sei. Reinhard hält es daher noch für möglich, dass mich das geheime Konsil herausheben und zum Hofrat ernennen könnte. Ich glaube aber nicht daran, tue auch weiter keine Schritte in der Sache, als dass ich Gutschmieden und Wurmben noch einmal aufwachte, da die Sache nunmehr im geheimen Konsilium in Vortrag kommt und den Vorschlag der Regierung ganz dabei ignoriere. Auf diese Art habe ich nichts versäumt, wenn etwa die Minister mich noch der Regierung zum Trotze zum Hofrat machen wollten. Wir haben einen unterhaltenden Fremden hier gehabt, Professor Brandes aus Göttingen, der seit einem paar Jahren hauptsächlich auf Staatsrecht in Deutschland herumreist. Er hat deine Familie auf der Solitude gesehen. Am Sonnabend war Weinlese bei uns. Reinhards und Hofrat Brand waren da. Es wurde geschossen, Feuerwerk gemacht, musiziert und getanzt. Kurz, es war albern, dass du nicht dabei warst. Der Wein ist nicht in Menge, aber gut. Wenn ich ihn jetzt verkaufen wollte, könnte ich 65 Taler dafür haben. Das Whist herrscht ja sehr bei dir. Bei uns fängt L'Ombre an, Mode zu werden. Was sagen denn Bode und Konsorten zu starkes Schrift gegen Gedicke und Biester? Ich habe sie flüchtig gelesen, der Ton ist schlecht, die Gegenbeschuldigungen widrig, das Ganze unausstehlich weitschweifig. Aber auf manche Dinge ist die Replik nicht so leicht. Am besten hat mir das Memorial an das Kammergericht in den Beilagen gefallen, wo er über seine Ordensverbindungen und Plane sich verteidigt. Das wichtigste Stück seiner Verteidigung, was er nämlich über geheime Gesellschaften und seinen Anteil daran äußern wird, ist noch zurück. Ich habe mir die Korrespondenz Friedrichs mit dem Herrn von Suhm holen lassen und warne dich davor, denke dir einen Dialog über Wolfs Metaphysik, die Zoom für den Prinzen ins Französische übersetzt hat, wobei der Prinz und Zoom miteinander wetteifern, sich gegenseitig die plattesten metaphysischen Komplimente zu machen. Es ist abscheulich, dass man von einem Manne wie König Friedrich solche Briefexerzitia drucken lässt. Lebe wohl und ermatte nicht in deiner jetzigen Lage, wenn dir auch nicht immer Rosen entgegenblühen. Alles grüßt, Charlotte empfiehlt uns bestens. K.